sich wohl aus, kann mich kaum noch halten, total durchgeknallt. Ich drehe am Rad, so werde ich nicht alt. Du bist nicht nur klasse, du siehst auch gut aus. Bei so geilen Möpsen fliegt jedermann aus. Kein Bock mehr zu warten, lass uns einfach gehen. Wir schleichen uns raus, was kommt, wird man schon sehen. Na komm schon und mach's hier. Und gib richtig Gas hier. Mach bloß die Augen auf, damit du's auch siehst. Na komm schon und mach's mir. Na komm schon und sag's mir. Ich werd noch verrückt, wenn's jetzt nicht passiert. Wir sitzen im Auto, ich frag, wo geht's hin? Sie zuckt mit den Schultern, vereinfacht wohin. Wir fahren durch die Gegend, ich bleib einfach stehen. Ich spüre Hände, jetzt muss es geschehen. Sie schaut mich nur an und fragt, was ist los? Was soll ich denn machen? Der Kleine ist groß. Sie fängt an zu lachen, sagt, lass doch den Scheiß. Ich fahr sie nach Haus und leg ihn einfach auf Eis. Na komm schon und mach's mir. Richtig Gas hier. Mach bloß die Augen auf, damit du's auch siehst. Na komm schon und mach's mir. Na komm schon und sag's mir. Ich werd noch verrückt, wenn's jetzt nicht passiert.

Put it behind you. I think it's your round, 'cause you're my mate, and I

glaub, das ist nicht wahr. Denn so eine Frau wie dich, die gab's für mich noch nicht. Die trifft man nicht ein zweites Mal. Ob wir uns wiedersehen, du hast mich angelacht. Gibt's nicht auf dem Leben. strength, I got pride. In a world made of steel, made of stone. Dancing till the end of this night, like now or never, got strength and pride. When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart and my soul. Let's go and make this dream come true. For me and for you, we can dance right through. You can have it all, there's no price to pay. Your feelings will show you the way. Finger mit der Schlacht von Cala de Mor. Im Kampf stirbt ein schottischer Adeliger, und als seine heimliche Geliebte dies erfährt, stürzt sie sich nachts in die Sturmflut und ertrinkt. Und immer wenn eine Sturmflut herrscht, dürfen sich ihre Schatten hoch oben im alten Schloss für eine Nacht lang wiedersehen. Es war ein langer Tag, sein Hotel noch endlos weit. Sturm und Regen nahmen ihm heut Nacht viel Zeit. 17 lange Meilen sind es noch bis Inverness. 17 Meilen, die er nie mehr im Leben vergisst. The Legend of Cala de Mor. Sind zwei Seelen, die der Teufel einst verlor. Wieder tanzen sie im Sturm und brennen lichterloh. The Legend of Cala de Mor. Ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr umkehren kann. Das Spiel mit der Blut verbrenn ich daran. Ich fliege auf dich zu, mein Herz schlägt Alarm. Mein Herz schlägt Alarm, die Zeit sie hält an. Ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr umkehren kann. Greatness. Yeah.